Ja, es wird ein bisschen weihnachtlicher, ein bisschen ruhiger. Die Adventszeit hat begonnen. Das große Glühwein-Special. Ja, aber nicht hier wird's ruhiger. Ach so. Oder? Nee, ich weiß nicht. Bei uns? Ja, bei uns. Ist immer laut. Immer laut. Und damit ein lautes herzlich willkommen zur neuen Folge der Newsbuildcaster. Heute im Oldschool-Sound-Setup, weil ich bin umgezogen und finde das Kabel nicht. In der Kiste. Ja, ich guck doch mal in der Kiste, Tobi. Ja, also ich brauche einen Anschluss von Cinch auf Klinke und den habe ich irgendwie verlegt. Verlegt. Aber nichtsdestotrotz sind wir hier und haben halt den alten Handrecorder ausgepackt. Ja. Und einen Whisky am Start. Und zwar gibt es den Artback, ja, wie spricht man das aus? Udi Gadel. Ui Gedeil. Ui Gedeil. Ui Gedeil. Oder so. Gedeil, ja. Immer bestechendes Gälisch bei uns beiden. Ja. Den haben wir im Sommer gekriegt, gell? Von. Ja, zu unserem krassen Event wurde der uns vom Tobias Groß zukommen gelassen. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Steht jetzt schon ein bisschen hier rum, ja, ehrlich gesagt. Tatsächlich, weil wir immer nur so, oder nicht immer nur so, aber außerhalb vom Podcast gar nicht so viel Whisky trinken. Zumindest trinke ich nicht mal eben so eine Flasche Artback weg. Nicht? Nee. So jeden Abend ein 0,2er Glas. Dann ist schnell Feierabend, ne? So ein Monat. Ja, wir sind gespannt. Ich würde sagen, wir riechen einfach mal rein, gell? Ja. Kommt, also wir nehmen an einem Samstagmittag auf, so viel Transparenz darf ja sein. Ja. Da kommen die knapp 55% natürlich gut. Ja, aber ich meine, was soll man denn auch anderes machen, außer saufen? Es hilft ja aber auch, gerade so ein starker Whisky hält ja auch viele Viren und Erreger fern. Viren, die Kälte und auch die Langeweile, die gern mal im Winter so aufkommt. Okay. Ah ja, wir riechen mal. Mhm. Sehr fruchtig süß, finde ich gerade. So ja, ein bisschen. Also, Sherry kommt auch mit, ne? Der hat ja auch ein bisschen Ex-Bourbon-Fässer, hat er ganz viel, 90% und 10% Sherry-Fässer. Und die kommen aber trotzdem sehr deutlich raus, finde ich. Ja, finde ich auch. Ich finde aber auch tatsächlich so, kennst du diese in Schoko gegossenen Kaffeebohnen, diese Dinger? Ja. Die habe ich so Schokokaffee. Mhm. So eine Schoko-Kaffee-Note. Schoko-Kaffee und so ein bisschen Rosine. Ja, also. So, das ja, in so eine Mesh ab. Ja, mit, und dann also, ja, klar ist halt ein Artback so ein bisschen Rauch, ja, natürlich, umsäuselt. Auch. Und so ein bisschen kommen die Birnenfässer natürlich auch raus. So ein leichter Hauch Vanille. Ja. Ist da auch mit drin. Klingt wie so ein Starbucks-Kaffee. Ja. Chocolate Espresso Raisin. Mach ich mal schnell mit dem Edding. Raisin Vanilla Smoke Kaffee. Um da mal kurz eine Latte. Kleine Anekdote oder was. Ich habe letztens auf Twitter ein Bild gesehen. Da hat jemand geschrieben, this happens when you wear N7 Gear. Also das ist ja von Mass Effect, diese Organisation, in die auch im Spiel vorkommt, heißt halt N7. Und da stand halt, hat der Typ einfach auf den Becher Commander Shepard geschrieben. Im Starbucks, ja. Okay. Sollen wir einfach mal proben? Wir probieren mal, würde ich sagen, ja. Ja, deutlich weniger süß im Geschmack als im Geruch. Ich finde ihn vor allen Dingen, also der hat schon eine Süße, aber keine fruchtige Süße mehr. Die hat man da gar nicht, sondern so Malz eher. Also gut, Glas Whisky, aber die habe ich da mehr drin gehabt. Ja, und dann halt natürlich relativ kräftig der Rauch. Rauch, aber auch so ölig und rauchig, so irgendwie. Ist sehr. Der ist ziemlich straightforward, so, ne? Ja. Also, der. Sagt schon mal Hallo so. Ja, und vor allen Dingen, also auf den ersten Geschmack natürlich jetzt, aber trotzdem denkt man nicht, boah, da ist jetzt so viel drin, sondern erstmal denkst, okay. So ein bisschen süß, Rauch. Auch gar nicht schlecht, ne? Aber ja, hat auch einen wirklich langen Abgang, ne? Der bleibt. Ja, der ist auch noch da. Es wärmt auch, ne? Ja, wärmt schön. Soll ich das Fenster noch aufmachen, dann ist es kalt, vielleicht. Dann kommt der Flair besser zur Geltung. Na gut, erwärmt hat aber auch, wie gesagt, fast 55%, also ich wäre auch etwas enttäuscht, wenn er nicht wärmen würde. Ja. Jetzt die Frucht deutlich weniger in der Nase und viel mehr Rauch und so Tabak. Ja. Ist ja auch immer in der Nase vor allen Dingen auch einfach ein ganz klassischer Artback. Ja, finde ich auch. Also es kommt dem Ten schon in der Nase recht nah. Jetzt, also nach dem ersten Schluck, viel mehr diese Rauch, also diese Artback-Rauch. Ja. Artback hat immer so einen ganz speziellen. Ja, genau. Also diese kalten Aschenoten, weiß nicht so. So ein kalter Rauch hat Artback immer, für mich. Also. Ja. Ja, die Süße ist recht in den Hintergrund getreten bei mir gerade. Ich probiere auch nochmal. Ja. Doch sehr gut. Ja, also ich finde den durchaus aber schon kräftig süß am Anfang. Gerade wenn man ihn lange durch den Mund so ein bisschen bewegt, länger. Und dann irgendwann kommt halt der Rauch ganz, ganz stark raus, aber irgendwie auch auf so eine angenehme Weise, nicht so plakativ, weißt du, sondern so. Kommt halt so rein. So. Ja, kommt so rein und ist dann schon sehr dominant, aber eben nicht so, dass du denkst, oh, krass, sondern irgendwie sehr. Ja. Ist ganz gut angebunden. Hat mich auch echt sehr positiv überrascht. Artback wird ja oft mal nachgesagt, dass er, wenn er länger auf ist, sehr flach wird, sehr viel verloren geht. Der ist jetzt ein halbes Jahr auf, ne? Und also ist durchaus noch sehr voluminös und voll da. So. Also er hat nicht viel verloren, finde ich. Ja, also ich habe es jetzt vom. Aber gut, vor unserem Event, da war so viel an Whisky und so, da habe ich es nicht mehr im Schirm. Ich kann mir schon vorstellen, dass der, wenn er frisch offen ist, durchaus nochmal ein Stück breiter ist. Also ich finde ihn, man merkt es ihm schon an, aber er schmeckt trotzdem noch gut. Schmeckt und trotzdem er gut, ja. Funktioniert noch, glaube ich, so wie er auch gedacht ist, ganz gut. Ja. Und das, ist doch nicht schlecht. Auf jeden Fall fein. Ja, deswegen finde ich auch, also kann man sich mal schmecken lassen. Ja, ist echt ein guter Winter-Whisky. Ne? Was lachst du? Nicht wie der sommerlich leichte Artback Ten, den ich mal hier im Podcast probiert habe. Ja, aber wie gesagt, ich trinke ja Whisky, auch das haben wir ja oft, sehr assoziativ. Und das war an dem Tag war das die Assoziation. Gut, zu den Eckdaten kann man noch sagen, die 0,7 Liter Flasche gibt es für entspannte 61,90 Euro beim größten deutschen Whiskyhändler. Also um den Dreh rum kostet irgendwas um die 60 Euro würde es sein. Kann man machen, oder? Also ich denke auch. Also ich finde, das ist halt ne, schon irgendwie, ich sag jetzt mal, so ein Whisky für Fortgeschrittene. So, natürlich ist das nicht der spannendste Whisky auf der Welt. Da ja, brauchen wir uns, glaube ich, nicht drüber zu unterhalten. Aber das hat ein sehr gut gemachter, richtig guter Whisky einfach. Und wenn man in die Richtung was haben will, dann kann man sich den, denke ich, durchaus mal angucken. Ohne dass ich jetzt sagen würde, okay, das muss ich unbedingt haben. Also wir sind natürlich jetzt in der schönen Lage, dass wir den nicht bezahlen mussten und gesponsert gekriegt haben. Ja, so viel Transparenz muss sein. Wir haben ja schon am Anfang gesagt. Ja, stimmt. Aber trotzdem, ne, wenn man in die Richtung gehen will, vor allen Dingen So, also 62 Euro bei dem Anstieg der Preise im Whisky in den letzten ein, zwei Jahren, hast du die halt schnell für irgendwas auf den Tisch gelegt. Ja, das stimmt. Irgendwie Whisky ist schon nochmal krasser geworden so in den letzten zwei Jahren. Ja. Also ich fand ja schon, als wir angefangen haben, damals, war ja Whisky auf jeden Fall schon sehr modern, aber irgendwie 2016 ging es nochmal mehr ab. Liegt vielleicht daran, dass sich die politische Situation der Welt so sehr verschlechtert hat, dass die Leute einfach mehr saufen wollen. Mit Sicherheit. Nee, keine Ahnung. Ist halt, ne, also dieses komische Marktding da. Angebot und Nachfrage. Ach so. Ja gut, aber ist ja schon auch zu sehen, dass die Leute ein bisschen mehr so mit diesem Genuss denken. Also zumindest ja. Die, sag mal, die intellektuelle gut verdienende Klasse. Die Elite. Die Elite. Die, wer was auf sich hält, der säuft mit Stil. Ja. Dazu zahlt nicht mehr der Kentucky Bourbon vom Aldi. Da muss man auch schon mal eine Flasche für einen Huni so hin sich reinkippen. Ja. Was wir nie machen. Was, kippen oder 100 Euro für einen Whisky ausgeben? Beides. Ja. Komisch. Aber trotzdem machen wir einen Podcast rund um Whisky. Ja. Ja. Wir tun zumindest so. Wir tun immer so. Wir probieren eigentlich auch gar kein Whisky. Wir trinken Zuckerwasser. Ja, wir lesen immer nur. Wir lesen vor. Die Tasting Notes. Sieht uns ja keiner. Ist ja kein Videopodcast. Ja, ein Gott sei Podcast. Dank. Ein, wie nennt ein man das? Vlog. Vlog, ja, stimmt. Ja. Eigentlich, genau, saufen wir immer Cola und dann lesen wir immer nur vor, was andere Leute darüber geschrieben haben. Würde tatsächlich, glaube ich, nicht auffallen, oder? Wahrscheinlich nicht, nee. Nee. Aber würde nur halb so viel Spaß machen. Ja, richtig. Richtig. Ja. Nee, alles ganz legitim. Also noch ganz echt und authentisch. Echt authentisch, hier. Genau. Die sind auch Kerle zum Anfassen. Ja. Und wenn irgendwann dann auch mal die 100 Euro Patreon zusammenkommen, auch Kerle zum Ansehen in unserem Single Ladies Video. Stimmt. Ja, du hast ja jetzt auch so einen ansehnlichen, authentischen Bart gekriegt. Ja. Finde ich. Ja, wir sind jetzt die bärtigen Newsbreakers. Die bärtigen. Wir gehen mit der Zeit. Also ich habe gehört, Bart ist voll in. Bart ist sehr in, ja. Bart, Whisky. Wenn wir jetzt noch mit Craft Beer und Nackentattoos anfangen, dann geht es nur so ab. Ja. Ah, ne, oder ich war ja letzte Woche erst wieder bei meiner Tätowiererin, hat gesagt, Underboob-Tattoo ist gerade das Ding. Okay. Ist das, um die Narben von der Brustvergrößerung zu verdecken? Das ist doch heute nicht mehr so. Wird das nicht irgendwie so am Nippel, das weiß ich doch am nicht. Nippel vorbei eingeführt? Keine Ahnung, hab noch mir noch keine genauen Infos dazu eingeholt. Jo, kann sein. Okay, Underboob, aber wirklich direkt unterm Ansatz oder wie? Ja, ja, so hier so. Schriftzug? Also, nee, schon. Ach so. Symmetrie und geometrische Formen. Dann ist natürlich schwierig, wenn die Brüste vielleicht nicht ganz gleich groß sind. Ja, und dann, was ja viele Frauen haben. Ja, und dann hast du... Und auch Männer direkt im Kontrast dazu die symmetrischen Formen. Ja, ja, okay. Ganz schwierig. Ja, sollen sie machen. Also, ja gut, also ich sehe jetzt in meiner im normalen Alltag nicht so viele Underboob-Regionen. Ja. Ja, beim Schwimmbad, wo du dich ja ständig aufhältst. Ständig. Ich war einmal schwimmen 2016 im Pulvermar. War ich irgendwo schwimmen? Nee, ich glaube nicht. Ah, natürlich, beim Urlaub, ja. Ja, hallo? Ja, ich war auf Teneriffa im Meer und im Pool. Außerdem musste ich ja irgendwie das mal auszahlen, dass du die ganze Zeit Gewicht drückst. Da musst du auch schon mal schwimmen gehen und deinen durchtrainierten Körper. Und mein Underboob-Tattoo. Dein Underboob-Tattoo. Okay, ja gut. Lassen wir das. Trends. So viel dazu. Ja. Gibt's noch was zu dem Whisky zu sagen? Zu dem Whisky. Wir sind ein bisschen abgeschwungen. Ja, irgendwie habe ich das für einen eleganten Übergang zum freien Themenbereich gehalten. Ach so. Ja. Ich möchte abschließend noch zum Whisky sagen, dass ich nichts zu sagen habe. Nee, war echt, also ist ein guter Tropfen, kann man sich durchaus mal einschenken, wenn man 60 Euro hat. Ja. Und ich sage ganz ehrlich, ich bin gerade irgendwie froh, dass ich den hier stehen habe. So. Also wir haben ja ein bisschen aufgeteilt nach dem Whisky-Event, nach unserem kleinen Event. Ja. Und der Artback ist irgendwie bei mir gelandet. Ich habe seitdem keinen Schluck mehr davon getrunken, aber gerade denke ich, oh, können wir sich eigentlich schon abend nochmal einen da nehmen. Da geht noch was. Ja. Nee, aber ja, doch, ist kann man was mit anfangen. Ja, gerne. Jetzt gerade über die Festtage, ne? Den nimmst du irgendwo mit. Ja, wenn du eingeladen bist und sagst hier. Zum Hirschbraten als Nachtisch geht auch mal so ein Artback. Ja. Schön. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Ja. Gut, ja, Max. Wir haben uns jetzt doch tatsächlich auch wieder, haben wir uns und unsere Hörer hängen lassen und haben länger nicht aufgenommen. War so ein bisschen meine Schuld, weil ich voll im Umzugsstress war. Aber ja, jetzt davor war ich unterwegs auf Seminar. Aber jetzt bin ich wieder back in business, wie ich das schon 5-mal in den letzten 3 Monaten gesagt habe. Und bin jetzt ein richtiges Landei. Ja. Obwohl, es geht ja noch. Also, Oberbillig ist ja jetzt nicht irgendwie, ist jetzt nicht irgendwie Eifel, wo du irgendwann eine halbe Stunde fahren musst bis zum nächsten Arzt. Ja. Und wie ist so auf dem Land? Die Luft ist gut. Die Luft ist gut, das Umfeld ist ruhig und, ja. Mir fällt nichts Drittes ein. Nee, ist echt ganz angenehm. Also man schläft halt wirklich sehr gut, weil halt nachts nichts ist so. Ja. War halt in der Trierer Fußgängerzone so ein das bisschen anders. Das ist natürlich anders, schwierig, ja. Also ich meine, ich wohne ja auch in der Stadt, aber ich habe ja hinten raus Grün ja. und Bäume und dann erst ein bisschen weiter Entfernung noch ein Haus. Also hier ist auch relativ ruhig, muss ich dann doch sagen. Ja, ja, du wohnst halt nicht so, ich habe ja, halt ihr habt voll halt in der Innenstadt wirklich, gewohnt. Ja. War geil zum Feiern, aber man geht halt auch nicht mehr so oft weg. Ja, andererseits... Bis zu mir nach Hause ist aus der Innenstadt auch 10 Minuten. Ja, ja oder je nachdem, wo du bist, vielleicht auch ein bisschen länger, aber ist auch noch alles sehr im Rahmen, also zu Fuß, ne? Gut, und jetzt ist mal halt schon so ein bisschen, ist schon, erwachsen. Schon sehr erwachsen, die Wohnung, ja. Aber auch gut, also. Ja. Aber dafür mit mehr Platz. Viel mehr Platz, eine wunderschöne Küche mit einem richtig geilen Ofen, also der, du kennst bestimmt... Der gleichmäßig backt. Ja, gleichmäßige Hitze in Ofen ist nicht so gängig, habe ich das Gefühl. Das ja, also tatsächlich scheint das irgendwie ein Problem zu sein. Selbst bei einem guten Ofen, ja. Irgendwann lässt das so ein bisschen nach, habe ich das Gefühl. So. Gut, vielleicht muss man einfach mal diese 12 cm dicke Schicht abkratzen, die von den Pommes... Einfach mal aus dem Auto den Eiskratzer mitnehmen, den Schaber und... Und mal gut so das eingetrocknete... Schweinebratenfett ab. Ja. Nee, so war es ja jetzt nicht, aber ja, und auch die Herdplatten gehen alle viel schneller heiß so. Also ja. Es macht viel mehr, hat mehr Power alles. So. Ja, kann ich sehr nachvollziehen, dass man sich danach sehnt, wenn man das nicht hat. Ich habe ja das große Glück, recht moderne Küche bei uns in der Wohnung zu haben. Ja, also ich würde sagen, wir haben jetzt eine größere Küche, aber ähnlich modern. Ja, und das ist schon ein sehr großes Glück. Ja. Da möchte ich auch nicht unbedingt nochmal von weg. Also ich würde mir auch durchaus zutrauen, jetzt ein gutes Drei-Gänge-Menü auch Platz, also logistisch gut zu bewerkstelligen. Das war in meiner vorherigen Küche schwierig. Ja, weil du halt keinen Platz hattest, um irgendwann mal irgendwo hin abzustellen. Mhm. Jetzt halt super viel. Ja, ist ganz schön. Nicht schlecht. Werden wir durchaus kulinarische Abende feiern können. Ich habe auch jetzt einen Vorratsraum im Keller, der sehr gut temperiert ist, um dort eine große Weinsammlung aufzubauen. Jetzt geht's richtig los. Jetzt brauchst du nur noch irgendwie 1000 Euro mehr im Monat und dann kann der Wein kommen. Ja, ne? Da könnte man so viel mehr mit sammeln. Hallo, lieber Arbeitgeber, dass du hörst. Ja. Das ist ja für dich auch Fortbildung. Ja, eben. Das ist eigentlich mega geil, wenn man versuchen wird, es von der Steuer abzusetzen. Ja. Als Weiterbildungsmaßnahme. Nein. Gut, immerhin kriegen wir ja jetzt Weihnachtswein. Das sind immer so um die 30 Flaschen. Damit kommt man ja schon mal bis Ende Januar. Damit kommt man schon mal über die Feiertage. Ist auch mal schwierig. Und dann die Familie, und dann gibt es noch so viele Konflikte. Da muss man schon was dagegen setzen. Erst die Flasche trinken und dann mit der Flasche sich verteidigen. Ich meine, so eine schwere Bordeaux-Flasche, die taugt schon gut als Waffe, wenn man Flaschenboden abgehauen hat. Absolut. So ein Hals kann schon schnell tödlich enden. Was ist denn hier los? Wir sind hier kurz vorm dritten Advent. Dritter? Ja, morgen ist der dritte Advent. Ja. Und wir reden über Morde am Weihnachtsbuffet. Ja, The Futterneid is real. Ja, stimmt. Nee, eigentlich nicht. Ja, bist du schon voll im Weihnachtsstimmung? So? Also bist du so ein Mensch, der dann so, ach geil, es ist bald Weihnachten, ich esse jeden Tag eine Schachtel Lebkuchen und bin total besinnlich. Also tatsächlich, das stellt sich bei mir oft dann erst irgendwie vor, also wirklich so 2-3 Tage vorher richtig ein. Ja. So. Weil ich halt auch irgendwie nicht krass viele Geschenke besorgen muss. Also ich habe jetzt nicht so viele Menschen, die ich krass beschenken muss. Ja. Und sonst halt so noch einfach im normalen Alltag in Anführungszeichen bin so. Also gerade deutet bei mir halt wenig auf Weihnachten hin. Und weil ich halt auch einfach Student bin und in der Studenten-WG wohne, habe ich jetzt auch keinen Adventskranz da stehen. Also manche Leute haben das ja trotzdem, aber jo. So, also ist jetzt nicht, als würde ich morgen denken, ach, jetzt kann ich endlich die dritte Kerze anzünden. So. Von daher kommt das bei mir immer irgendwie so ein bisschen so etwas vor, ja, so kurz vorher, diese richtige Weihnachtsstimmung. Ja, für mich ist halt einfach mal schön, dass dann sieht man halt Familie tatsächlich. Also ja, ja. Das, der Vorteil. Oder halt so diese festen Rituale. Also ich weiß halt schon irgendwie, Heiligabend bin ich mit meinen Eltern irgendwie so ganz gemütlich einfach zu dritt irgendwie was Leckeres essen, leckeren Wein trinken und keinen großen Aufriss machen. Ja, und dann irgendwie erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sind auch irgendwie schon verplant, wo man da hingeht zum festlichen Speisen und so. Ja, also ähnlich wie bei uns. Ja, irgendwie einfach so, und da freue ich mich dann auch drauf, aber das hat, ja, ich bin halt einfach keine 10. Ja, ist, ja, glaube ich, tatsächlich kommt das mit dieser richtigen Weihnachtsstimmung und Vorfreude auf Weihnachten dann erst wieder, wenn du Kinder hast, weil dann ist halt dieses Weihnachtsmann, Weihnachtsmarkt, diese ganze, also was heißt Weihnachtsmarkt, ja nicht hier um Glühwein zu laufen, aber Kinder sind ja doch in diesem Weihnachtsvorfreude-Ding viel mehr drin als jetzt, keine Ahnung, wenn du unter 30 und ja, mehr so. So, also ja, an meinem Alltag ändert sich gerade momentan halt nichts. Ich muss auch nicht krass viel vorbereiten, so, ne? Gut, nächste Woche machen wir im Freundeskreis von der Uni so Weihnachtsessen nächsten Freitag. Da wird das sicher auch so das erste Mal sein, aber das ist dann so ein Tag und danach muss ich dann erstmal gucken, wann gehe ich Star Wars im Kino schauen oder so. Aber ich mag das schon immer sehr gerne. Durchaus, aber es ist nicht so, als würde die Vorfreude jetzt so wahnsinnig viel früher einsetzen. Und ich bin auch kein Mensch, also auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, ich auch nicht. Es sind mir viel zu viele Leute. Ja, und da also muss man schon so Glühweinkotzlachen ausweichen und so. Das ist mir ein bisschen zu krass. Ja, ich merke das nur, dass ich merke immer, dass Weihnachten wird, wenn meine Freundin wesentlich gestresster ist. Ja. ja gut, ich persönlich habe eigentlich relativ wenig Stress an Weihnachten so. Also in der Weinbranche ist halt vor Weihnachten relativ ruhig, wenn du nicht im Versand arbeitest. Ja, ja, und für mich ist halt so lecker kochen, essen. Dann habe ich wenigstens mal einen Grund, aufwendiger zu kochen für andere Menschen. Weil nur für mich alleine koche ich halt nicht aufwendig. Das ist halt, so viel bin ich mir selbst nicht wert. Nee, aber nicht oft so unter der Woche. Selbst wenn ich die Zeit habe. So. Man muss ja auch aber sagen, den Aufriss so mache ich mir halt nicht dann irgendwie, keine Ahnung, einen Braten im Ofen zu machen. Große, aufwendige Gerichte gehen halt auch nicht gut mit kleinen Mengen. Richtig. Muss man einfach sagen. Und klar kannst du bestimmte Sachen noch gut einfrieren, aber trotzdem mache ich mir den Aufriss nicht für mich alleine. Ja, ja. So, das ist mir einfach zu viel. Dann gucke ich lieber, wie ich irgendwie Feines aus einfachen Sachen mache. Ne? Gemüse, Reis und so Kram. Und das irgendwie interessant und abwechslungsreich gestalte, aber nicht so, dass halt ultra der krasse Aufriss ist. Aber ja, da freue ich mich dann an Weihnachten drüber, weil es da lecker Njam-Njam-Njam gibt. Lecker Njam-Njam-Njam. Ja. Wobei ich tatsächlich, letztes Jahr habe ich sehr stark das umgangen, dieses Fresskoma-mäßige. Also ich habe schon nicht wenig gegessen. Ja, aber wenn man an den Tagen dann dazu Sport macht, geht es voll gut. Genau, das ist so der krasse, und du hast ja nichts zu tun, so, und voll ruhig. Das muss gucken, wie ich das dieses Jahr wieder hinkriege, weil letztes Jahr war es auch nicht so wirklich viel unterwegs. Dieses Jahr bin ich am zweiten Weihnachtsfeiertag zumindest unterwegs. Da weiß ich halt nicht, ob ich da vorher noch was gemacht kriege oder so. Aber das, da habe ich irgendwie, also letztes Jahr habe ich auch im Podcast erzählt, einfach ein sehr, sehr entspannt irgendwie so. Ja. Es war alles gar nicht mit so krassem Stress verbunden und mit so, und versucht so viel Essen das und Trinken. Dieses Jahr auch wieder irgendwie zu schaffen. Heiligabend sind wir bei uns ganz einfach mit Sabrinas Mutter. Da gibt es irgendwie was ganz, ganz Einfaches so. Mhm. Erster Weihnachtsfeiertag bei meiner Tante mit der ganzen Family, da geht's wahrscheinlich wieder ab, so kulinarisch. Ja. Da werde ich auch gucken, dass ich dann aber morgens, ja, wenn du halt irgendwie 10, 15 Kilometer morgens läufst, dann kannst du halt auch abends. Oder 5? Auch gut essen. So. Ja. Das ist ja kein Problem. Ja, und am zweiten Weihnachtsfeiertag kommen meine Eltern zu uns. Das wird auch dann eher entspannt. So. Also da geht es jetzt auch nicht drum, irgendwie zu sagen, ja, man muss ja voll drauf achten, was misst denn so? Ist ja, ja, nee, ist mehr, ist ja, mal eh so viel geht, Sport, so, dass ich gucken muss, dass ich nicht zu wenig esse. Aber einfach irgendwie das nicht in so einem Ohr nur irgendwie rumhängen und essen, und sondern halt auch einfach die Tage, an denen du eh jetzt nicht so krass viel machen kannst, weil halt nichts passiert in der Welt, außer dass Weihnachten ist, irgendwie dafür nutzen, Sachen zu machen, die du gerne machst. So. Und ich mache halt auch gerne Sport. So. Und mit aller Entspanntheit dann von mir aus 7,5, 10 Kilometer laufen gehst. Und dann danach was liest oder guckst dir einen Film an, so irgendwie entspannt. Ja, und entspannt, genau. Mampfst du dann ordentlich, ja, ganz. Habe ich irgendwie letztes Jahr gut hingekriegt, hoffe ich, dass das dieses Jahr auch wieder auf Kette bekomme. Ja, will ich auch so machen. Bekomme. Ah ja, dann bist du auch nicht so im Weihnachtsstress. Nee, überhaupt nicht. Ja, aber geht man kann mir auch das nicht ja auch ab, mal so nutzen. So. Also das wird halt später irgendwie wahrscheinlich eh dann nochmal stressiger, wenn man Kinder hat und so, dann ist das automatisch so ein bisschen anstrengender alles, glaube ich. Ja. Wobei ich irgendwie das Gefühl habe, dass die Leute um mich rum wesentlich anstrengender sind, seit es Dezember ist. Okay. Alle? Ja, ziemlich, also so die Masse, so, das Kollektiv. Die Masse. So. Ja, ich war zum Beispiel gestern bei der Post 2 Pakete abgeben und eins holen. Und du kennst ja vielleicht die Hauptpost bei uns. In Trier. In Trier. Ja, natürlich. Da sind ja vorne diese 2 Eingangstüren und dann ist da, keine Ahnung, 10 Meter oder so bis zum Schalter. Ja. Die standen halt bis zur Tür. Ja, super. Also ich habe halt 40 Minuten gewartet. Hat mir jetzt so, also ich hatte halt gestern frei und keinen Stress und war mir eigentlich scheißegal. Ich stand dann aber halt alle da. Alle drumherum waren mega angespannt. Ultra krass. Wirklich. Ich musste halt noch den Paketschein holen und vorne ausfüllen. Ja. Und dann läufst du ja so an der Schlange vorbei, holst deinen Schein und also ich bin nur so, nicht vordrängeln! Genau, nicht, wo läuft der denn jetzt hin? Weißt du, so völlig Eskalation schon. Und ich habe gedacht, ja, mach doch mal locker. Ich hole nur den Schein und stelle ich mich wie jeder normale Bürger wieder an. Gell? So, ist ja gar kein Problem. Und dann auch noch so eine Rollstuhlfahrerin, die da irgendwie durch muss. Muss die jetzt hier durch? Weißt du, nur so, weißt du, so. Okay. Habe ich so gedacht, ja. Das ist schon sehr besinnlich, die Stimmung hier. Äußerst besinnlich. Und also Nächstenliebe wird in der Post groß geschrieben. Also zumindest in der Schlange. Ja. Ja, und auch so, was Sabrina von der Arbeit erzählt, so die Leute mega am Ausrasten, so. Die haben ja jetzt schon dieses Kassensystem, auch eine Schlange, aber mehrere Kassen und du gehst halt immer zur nächsten, die frei ist. Was ja wissenschaftlich erwiesen einfach das schnellste System ist, weil du halt nicht in der Schlange stehen. Du kannst nicht an der langsamen Kasse stehen, sondern du gehst halt immer zu, du bist als nächster für irgendeine Kasse dran. Genau, wenn halt eine Kasse länger braucht oder so, dann gehst du halt zur anderen. Ja, so. Ja. Aber alle rasten voll aus und beschweren sich die ganze Zeit über dieses System, weil mit den, was die Leute halt auch nicht raffen, ist, dass halt eine Kasse mal irgendwie zumachen muss und die andere auf wegen Pausen und Wechsel und so. Völlig, geht überhaupt nicht. Und ist wohl irgendwie dieses Jahr auch wieder schwierig. Also ich weiß nicht, ob das schon immer schwierig ist, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, die Gesellschaft wird rauer. Wie der Winter, nee, der wird eigentlich immer milder. Aber ja. Auch dieses Jahr 2016 war für mich irgendwie sehr, sehr rau. Sehr, okay. Also so politisch und ja, klar. Also menschlich. So, ja, natürlich. Also so. Ich habe gestern noch einen Artikel gelesen über, auf Zeit Online war ein Artikel über Waffenversand von so Schreckschusspistolen mit Gummi geschossen. Ja. Migrantenschreck genannt. Migrantenschreck. Die aus Ungarn betrieben. Und Alter. Und die haben halt bei der Zeit einfach die kompletten Kundendaten gekriegt und dann war halt auch einfach eine Landkarte. Einer war aus Trier, der eine bestellt hat. Ah, cool. Ja. Nee, aber aus so, und der, wie viel Pfefferspray wird wohl unterm Christmas Tree liegen? Ja, Also das hat natürlich illegal, aber da waren halt einfach irgendwie, keine Ahnung, ein paar hundert Leute, die sich so schrecklos bestellen, ja. Weil es ja gefährlich alles. Ja, ich kann es halt aus meinem persönlichen, also ich kann das aus so großen Entwicklungen nachvollziehen, ja. Die ich halt als Nachrichten quasi erfahre, aber selber habe ich das nicht so erlebt. Vielleicht trifft mich das aber auch nicht so, gut, weil ich halt kein Ziel darstelle. Ja, oder beziehungsweise, weil du ja auch, man muss halt schon so sagen, dass du halt auch einfach, weil du studierst, glaube ich, ja, auch einfach in einem Kreisverkehr, der gebildeter ist als, oder? Ja, also, ja, nee, keine Ahnung. Nee, weißt du, wie ich das meine? Ja, ja. Weil, also, schwierig, ohne jetzt hier jemandem zu nahe treten. Aber, also, man hat halt auch schon öfter mit einfachen Leuten zu tun. Also, ich, ja. So. Die ein bisschen, manchmal ein bisschen eindimensional denken. Ja, ja. Aber irgendwie hat man das halt vorher auch schon gehabt, finde ich. Also, ich ja. Habe da selber einfach kein, aber gut, das ist natürlich in der eigenen Erfahrung nicht unbedingt so leicht, weil es ja eher graduell ist oder auf einer größeren gesellschaftlichen Ebene passiert. Selber einfach die Erfahrung nicht so viel gemacht. Oder ich versuche halt auch immer noch irgendwie da zumindest in Sachen Freundlichkeit entgegenzuwirken. Also ich versuche halt wirklich, und natürlich bist du manchmal an einem Tag schlecht drauf, ja. Oder keine Ahnung, oder halt im Zweifelsfall die Person, die mit dir umgeht, ist schlecht drauf, auch wenn ihr Job eigentlich ist, freundlich zu dir zu sein, weil du Kunde bist. Versuche mir das immer trotzdem im Hinterkopf zu halten, so, und trotzdem freundlich mit den Leuten umzugehen, auch wenn die Leute nicht unbedingt ich das so empfinde, als würden die nicht freundlich mit mir umgehen. Wobei, das habe ich tatsächlich in letzter Zeit gar nicht so gehabt, dass die Person, die arbeitet, ja. Unfreundlich ist, sondern eher die Leute drumherum. Und ich bin dann okay. Sehr freundlich ja. Zu der Person, die arbeitet. Ja, genau, das meine ich, ja. Und dann gibt die aber auch, also dann ist die, ja. Habe ich eher das Gefühl, dass du sagst so, ah, endlich mal netter. Ja, so, ja, weißt du, so. Da wollte ich auch ja. Drauf hinaus. Aber trotzdem kann es ja auch mal sein, dass ihm da einfach irgendwie relativ, es muss ja nicht mal unfreundlich sein, ja. Aber irgendwie so im, sagen wir mal, so kurz angebunden. Ja. Nicht gut. So mit so einer, sagen wir, geschäftlichen Freundlichkeit. Ja. Sondern das, ja, und dann muss halt, oder was heißt, dann denkst du mir doch immer, okay, ich bin trotzdem jetzt versuch freundlich zu den Leuten zu sein. Gerade wenn ich selber auch einfach keinen Stress habe und so und versuche ja. Irgendwie damit, ja, dem so ein bisschen entgegenzuwirken und zumindestens so meinen Teil dafür zu tun, dass halt nicht rauer wird und Leute immer mehr irgendwie von anderen Leuten zu hören kriegen, wie dumm sie eigentlich sind, wie nervig und ja, ist warum irgendwie macht nicht jeder das, was ich genau will? Ja, weil andere Menschen halt andere Sachen wollen. Ja. Das kommt halt auch vor und ja. Irgendwie, ja, also wie ich kann es so kognitiv halt nachvollziehen, warum man das Gefühl hat, dass rauer wird, aber irgendwie habe ich das selber nicht so erlebt. Womit ich mich wahrscheinlich sehr glücklich schätzen sollte. Ja. Also ich hatte fast letzte Woche sogar noch ein Handgemenge. Okay. Weil ich war einkaufen und wollte im Parkhaus ja. Parken. Und es war halt sehr voll. Und dann stand ich halt so an der Seite, weil vor mir jemand rausgefahren ist. Ne? Und dann wartest du ja so und hast gewartet. Ja. Und dann fährt er raus und weg. Und dann ist einfach von hinten eine Rentnerin an der Seite an mir vorbeigefahren und in den Parkplatz rein. Krass. Und da habe ich halt so gesagt, oh ja, kann man mal machen. Dann habe ich aber noch einen anderen Parkplatz gefunden und bin dann halt da, habe die nochmal getroffen ja. Und habe gesagt, das war aber jetzt nicht so die feine englische ja, Art. Ja. Gell? Also auch wenn man, ja, wart wie, dann habe ich gesagt, ja, auch selbst wenn man halt irgendwie älter ist, sollte man gesellschaftliche Regeln befolgen, so. Weil sie halt voll ausgeflippt, ey. Und dann kam noch irgendwie so ein anderer Typ und hat halt gemeint, ich hätte die Frau angepöbelt und ist dann auch noch auf mich los, so halb. Okay, krass. Und da habe ich halt irgendwie so gedacht, was ist denn da los? Ich fahre natürlich auch extrem wenig Auto und ich glaube, das hilft schon da viel dabei. Weil wenn ich Auto fahre, spüre ich, dass du doch beim Autofahren Autofahren ist schon so eine Sache für sich. Hat Konfliktpotenzial. Auf jeden Fall. Ja. Also fand ich ja. Super krass, okay. Ehrlich gesagt, weil vielleicht blende ich sowas ja. Einfach auch aus, aber ich kann mich irgendwie gerade, ich versuche die ganze Zeit mich dran zu erinnern, ob ich auch so eine Situation habe und irgendwie denke ich so, nee. Vielleicht bin ich einfach nur gerade sehr gefrustet so von den tagesaktuellen Themen und Nachrichten. Und also merke ich schon, auch so letzte Woche wieder mit dieser ganzen Tagesschau-Diskussion und so, war ich wieder super gefrustet einfach. Weil, also weißt du, ob die Hörer das mitbekommen haben, du hast wahrscheinlich mitgelesen, dass die Tagesschau nicht über diesen Mord berichtet hat. Da haben sich ja alle sehr aufgeregt. Ach, ja. Aber ist halt einfach, das, wie habe ich einmal so schön gelesen, die Tagesschau hat nicht darüber berichtet, weil es ein Flüchtling ist, sondern obwohl es ein Flüchtling ist. Ja, genau. Weißt du, so. Ja, ja. Ja, aber, ist einfach, naja, gut. Es hat nicht jeder Mord. Genau. Auch wenn es ja in Deutschland eine Verhältnismäßigkeit geht, aber es ist halt trotzdem so häufig, dass nicht jeder Mord eine krasse gesellschaftlich bedeutende Meldung wert ist. Genau. Sondern oft ist halt einfach... Wenn halt jeder Mord in der Tagesschau kommt, dann wäre halt die Tagesschau 3 Stunden lang. Ja, genau. Also ja, dann wäre halt jeden Tag irgendwas über den Mord. Und das ist halt, genau, nicht der Fall. Naja, fand ich auf jeden Fall wieder... Ja. Also wenn dann halt irgendwelche CDU-Politiker da hörst oder noch schlimmer AfD-Leute, also da werde ich innerlich etwas kribbelig. So. Ja. Also ich kann da... Ich werde nicht richtig sauer, aber ich werde, also ich krieg so ein Unbehagen. Ja, einfach. Ja. Ich habe gerade nochmal nachgedacht, wo ich natürlich irgendwie viel auf Leute treffe, die sehr oder oft auch unangenehm sind oder so oder hat sehr negativ auf sich verhalten, ist natürlich, wenn ich online spiele. Ach so, ja. Das ist ja auch so ein Minenfeld. Und also ich spiele relativ viel Overwatch immer noch online. Ich habe tatsächlich auch letztens jemand reportet, der hat die ganze Zeit immer irgendwie gemeint, er müsste alle oder müsste Jude immer als Schimpfwort verwenden. Spielt doch mal ordentlich, ihr Juden und so. Den habe ich dann reportet so. Ja. Ich gedacht habe, ja, der hat sich das mal verdient. Da habe ich aber auch gedacht, ich fange jetzt nicht an, mit dem zu diskutieren. Da war ich halt immer so kurz davor. Ich erwische mich halt auch immer kurz davor zu sein, Leuten, die nicht so gut spielen aus meiner Perspektive, wo ich dann so kurz davor bin, auch mal zu schreiben, Alter, ey, du kannst überhaupt nichts. Weil das dann meine Gedanken ausdrückt. Dann denke ich mir immer so, ja, es hilft aber auch nichts. Ja, und vor allem, also vielleicht geht es ja auch einfach nur, ich meine, man ist halt auch selbst niemals der Beste. So. Ja, natürlich das auch. Und dann ja, richtig. Oder halt einfach auch mal zu sagen, ja, hier habe ich einen Fehler gemacht, sorry, kommt vor, so. Da denken ja Leute auch immer, ne, spielst du auf irgendeinem, ich spiele ja auch im Rank-Modus, auf irgendeinem gimpigen Kackniveau rum und da decken alle Leute immer, wenn du einen Fehler machst, bist du der schlechteste Spieler aller Zeiten, so. Ja. Und da muss ich mich dann auch öfter dran oder davon zurückhalten, auch mal jemanden negativ irgendwie anzumachen. Und dann versuche ich immer damit gegenzusteuern, dass ich dann mir denke, okay, ich versuche positiv zu bleiben und die Leute zu motivieren, sich zusammenzureißen und ordentlich zu spielen. Weil ja, das ist halt, da merkst du es dann aber auch, ne, das ist ein Spiel, das spiegelt das natürlich auch wieder. Ein Spiel, wo es wirklich darum geht, als Team zusammenzuarbeiten. Ja. Und wenn Leute dann sagen, ja, ich bin aber besser als du, weil ich habe Goldmedaillen für am meisten Schaden. Und du denkst ja, aber du hast überhaupt nicht das gemacht, was die Aufgabe ist und dem Team nicht weitergeholfen. So, ja. Dann denkt man auch so, ja, da ist halt immer, jeder guckt erstmal auf seinen eigenen Scheiß. Ja. Aber auch nur, was Positives angeht und nicht was Fehler. Denn jeder, der oder unterwegs ist, natürlich erstmal macht ja gar keine Fehler. Und das ist dann manchmal so ein bisschen schwierig. Und dann denkst du immer, ja, jetzt habe ich zwar gewonnen, aber mein Team hat sich während der ganzen Zeit, obwohl wir am Gewinn waren, gegenseitig zur Sau gemacht. Super. Was ein Gewinn für die Menschheit. Ja gut, aber Etikette im Internet ist ja auch nochmal eine ganz andere Sache. Ja, natürlich. Was ich aber auch voll krass finde, ne? Ich meine, ich merke mir ja auch nie von anderen Leuten den Benutzernamen oder so. Aber ich denke halt auch immer, ey, wenn ich mich hier aufführe wie der letzte Clown, da wird ja auch mein geiler Benutzername also dadurch in Dreck gezogen. So, ich mach den ja kaputt, ich hefte das ja daran an. Was natürlich Blödsinn ist, wenn du halt nie, oder wenn du halt einmal mit jemandem zusammenspielst, hast du ja im nächsten Spiel schon den Namen wieder vergessen. So. Ja, aber jetzt denk mal auch mal so. Aber irgendwie denke ich dann immer so, auch wenn da nicht mein Klarname steht, hänge ich ja trotzdem an diesem Namen, weil das ist ja trotzdem meine Repräsentation im Internet und ich will dir nicht mit Scheiße in Verbindung bringen. So. Ja, aber jetzt denk mal nochmal weiter, wenn du jetzt auf Twitter oder Facebook was schreibst. So. Ja, klar. Und da sind ja manche Leute, die haben ja irgendwie überhaupt gar keine Hemmungen, ihren geistigen Dünnschiss in die Welt zu setzen. So. Ja. Und jetzt rede ich schon noch von Privatleuten jetzt, aber was manche Leute unter irgendwelchen Parteien da in die Welt reinkotzen. Ja. Also da denkst du wirklich, was geht denn ab? So. Also entweder, also oder beziehungsweise, warum gibt es da wirklich keine gesellschaftlichen Konsequenzen? So, wenn irgendjemand was schreibt, was halt, oder bin ich auf der falschen Seite? So, weißt du? Weil wir halt einfach da auch mit drin hängen, dass halt Meinungsfreiheit in jede Richtung eines der zentralen Güter unserer Gesellschaft ist. Und es ist halt immer schwer, dass oder damit weiter umzugehen, wenn halt gefühlt Meinungen, die dir selber nicht passen und die du für komplett unzulässig hältst, immer lauter werden und immer mehr werden, dann ist das natürlich noch viel schwieriger auszuhalten. Ja. Hm. Das ist immer so ein bisschen das Problem. Ja, und das sehe ich gerade als schwierige Entwicklung bei mir, weil ich kann das nur noch schwer aushalten. Also ich krieg echt ultra krass so, also Unbehagen einfach so. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie aggressiv werde und jetzt anfange, Molotow-Cocktails in Springer-Verlagsgebäude zu werfen oder so. Oder AfD. Aber ich denke mir einfach so, was ist denn los mit den Leuten? Mhm. So. Keine Ahnung, wenn ich irgendwelche AfD-Politiker-Texte höre, was die mal wieder vom Stapel gelassen haben. Ja. Also das wird, also ich finde das wirklich schwierig, damit umzugehen, so als Person. Ja, das ist auch einfach schwierig und vor allen Dingen, weil du halt auch, weil die Gefahr dann auch immer besteht, sich so weit zu versuchen, von sowas abzukapseln und in der eigenen Blase zu verschanzen, sage ich mal, dass du das halt nicht mehr wahrnimmst und dir das so ein Stück weit unsichtbar wird, aber damit ist ja auch keinem wirklich, du hast halt weniger Stress damit, aber auf eine gesellschaftliche Ebene betrachtet ist das halt auch problematisch, weil dann verschwinden halt auch Leute, die da eine Gegenstimme dazu erheben, beziehungsweise auch einfach so eine Sichtbarkeit davon. Oder du siehst halt nur noch das, was dich bestätigt, was ja auch ganz extrem ist. Was ja auch, ich weiß nicht, ob du den Artikel gelesen hast mit dem, der ist auch durch die sozialen Netzwerke gegangen, mit dem, von irgendeinem Schweizer Online-Magazin, mit dem Wissenschaftler, der ein Modell entworfen hat und damit Trump auch mit zum Sieg verholfen hat. Ach so, ja. Da ging es ja halt auch drum eben, dass halt einfach durch die ganze Online-Präsenz das recht leicht geworden ist, Leute sehr gezielt auch mit bestimmten Sachen zu bewerben. Also nicht jetzt, okay, du hast nach Whisky gesucht, hau dir Whisky-Werbung rein, sondern eben sehr gezielt auch Informationen so zu filtern, dass du halt das bekommst, was deiner Meinung entspricht. Und also das war jetzt auf Trump gesehen. Also, nee, aber du bist schon in so einer Filterblase einfach. Richtig, und das wird halt durch diese technische, also Big Data, da wird ja auch immer, wurde ja immer gefragt, was macht man damit? Wo sind wirklich die Konsequenzen? Ja gut, die Konsequenzen im Wahlkampf jetzt in den USA als Beispiel waren halt einfach, dass da gezielt bis auf die Einzelperson runtergebrochen. Und dadurch, dass du halt einfach ja die vielen Datenmengen hast von Facebook und was weiß ich was, Twitter, du sehr gezielt Persönlichkeitsprofile entwickeln kannst. Die müssen natürlich nicht 100% übereinstimmen mit dem, was wer du bist, aber das lässt sich so verlässlich eingrenzen durch das, was du von dir preisgibst im Internet, dass sehr gezielt dir Dinge einfach präsentiert werden oder andere Dinge eben vorenthalten werden, dass eine bestimmte Meinung bei dir gefördert wird. Ja. Und das ist natürlich eine extreme Gefahr, weil dadurch immer mehr Leute auch dann einfach in einer Position sind, wo sie nicht eine weitreichende Information oder Informationen bekommen, sondern einfach genau die Informationen, die sie bekommen sollen. Und da natürlich dann eine vernünftige Meinungsbildung sehr schwierig wird. Ja, jetzt bin ich natürlich so reflektiert, dass ich sage, ich lese Artikel mehrerer unterschiedlicher Tageszeitungen oder sowas, um da ein bisschen, beziehungsweise höre halt öffentlich-rechtliche Medien, die sehr unparteiisch da sind, aber natürlich ist zum Beispiel meine Twitter-Timeline sieht ja völlig anders aus als deine. Ja. Also natürlich folge ich auch nur Leuten, die ich, wie soll ich sagen, die auch meine Meinung widerspiegeln, ja, meinem, also bei das mir ist das zumindest so, weil ich ja auch relativ vielen Privatpersonen ja, folge. Ja, okay. Du hast ja viele auch so Sportler, Journalisten. Ja gut, Journalisten, aber die äußern sowas ja trotzdem, das sind ja trotzdem deren, ja, Privataccounts. Ja. Also, also deswegen, und also aber bei genau Facebook ist mir zum Beispiel total klar, also das ist auch super krass, wenn ich meine Timeline auf dem PC durchscroll, sieht die völlig anders aus, als wenn ich meine Timeline auf dem Handy durchscroll. Mhm. Weil ich halt bei am PC ein paar Mechanismen habe, dass ich halt nicht dieses ja Cookies und ja diese Datensammelerei nicht so hab, und das ist super krass, also fällt mir immer wieder auf, dass es total anders ist. Auch so diese Einblendungen, die du da immer kriegst, mhm, sind ja auf dem Handy super extrem. Ja, also aber ich kann das halt selbst reflektieren. Ja. Aber an genau dem Punkt war es zum Beispiel gerade so im Zuge der Wahl, wo einfach auch ein Teil, also ich folge natürlich 500 Leuten irgendwie auf Twitter, da waren natürlich auch Leute dabei, die haben da Meinungen zur Schau, die sich nicht mit meiner gedeckt haben. Mhm. Und dann war ich auch so kurz, hab halt auch überlegt, ob ich denen jetzt noch weiter folgen soll oder nicht, und hab gedacht, was, also mal zu anderen Themen finde ich deren Meinung sehr interessant, aber zu dem Thema fand ich, oder ja, auch zu anderen Themen, nicht nur jetzt nur zur Wahl, auch vorher schon fand ich die problematisch. Ich habe mir gedacht, ja, aber also ich bin denen dann nicht entfolgt, einfach weil ich irgendwie so gedacht habe, ja, dann mache ich nämlich genau das so. Ich ziehe mich noch Fehler, mehr, ja, zurück. Also ist jetzt nicht, ja, würde ich irgendwelchen komischen Rechtspopulisten folgen, einfach nur um das zu wissen, aber ja, einfach auch, aber es hilft auch, um bestimmte andere Sachen, die Leute dann sagen, einordnen zu können. Und das finde ich dann auch wieder wichtig. Weil dann weiß ich so zumindest, okay, wie bastle ich das zusammen? Wenn Person XY zu einem Wahlsieg von Trump so oder so steht und dann was anderes sagt zu einem bestimmten, zu einem anderen Thema, was weiß ich, keine Ahnung, wozu jetzt, aber ja, dann kann ich das so ein bisschen einordnen und bin dann dabei geblieben. Ja. Und ganz schnell hat das dann keine so große Rolle mehr gespielt, weil dann war das erste, das war das nicht mehr so das ganz brandheiße Thema. Es kommt natürlich immer wieder auf, aber gerade die Leute, die das befürworten, dass Trump gewonnen hat oder so, die sagen jetzt nicht viel, weil die ja nicht aus jedem oder bei allem jetzt irgendwo eine Gefahr sehen, sondern einfach das jetzt erstmal laufen lassen und denken, ja, der macht das jetzt mal ordentlich. So in die Richtung, ja, also das ist jetzt nicht mehr so verbreitet. Aber an dem Tag habe ich schon mit mir so ein bisschen gehadert. Wie gehe ich jetzt damit um? Ja. Schwierig. Ja. Ja, Jetzt haben wir ja aber ganz schön ein hartes Thema aufgerollt. Es fängt immer so leicht an bei uns, ein bisschen Alkohol, ein bisschen Rumgeschäker, wir driften ab und erzählen ein paar lustige Anekdoten und am Ende sind wir wieder an dem Punkt, wo alles nicht so rosig aussieht. Ja. Wie können wir das jetzt noch positiv einschleifen, mit einem positiven Schleifchen versehen, unseren Podcast? Ja, du hast doch bestimmt noch was Positives. Du bist so ein positiver Typ. Du bist so ein positiver Kerl. Ja. Ich habe mir seit langer Zeit mal wieder eine CD gekauft. Aha. Aha. Warum? Von Aha. Ja, genau. Warum? Ja, also ich bin ja recht großer Beyoncé, sagen wir mal, Verehrer. Wer nicht. Und ich habe halt die ganze Zeit immer drauf gewartet, dass das Album, was ja im Mai, glaube ich, erschienen ist, Lemonade, endlich mal auf Spotify kommt, weil immer, wenn man auf die Seite von Beyoncé bei Spotify geht, steht ja auch so, ja, das Album ist momentan nicht erhältlich, wir tun alles dafür, dass das demnächst kommt, ja. Ja, und dann habe ich mir die CD mal geordert, mit DVD zusammen, hat irgendwie 12 Euro gekostet oder so. Also hält sich noch an Grenzen. Ja, einerseits ist die CD sehr, sehr, sehr, sehr gut. So musikalisch. Ja, aber diese filmische, ja, Komposition soll doch sehr fantastisch, ja, sein. Ja, die ist auch sehr gut. Die habe ich mir tatsächlich allerdings auch schon mal im Vorfeld angeguckt gehabt. Im Internet-Stream. Okay. Ja, also natürlich dann nicht in der High Quality. Aber dann habe ich auch gemerkt, oh, so CD ist schon umständlich. Ja, weil, schon einfach ein Kackmedium. Jetzt besitze ich, jetzt habe ich diese Platte erworben. Jetzt möchte ich sie gerne mobil hören. Ah, ich habe ja gar kein Laufwerk mehr in meinem Rechner, weil wofür brauche ich schon ein Laufwerk in meinem PC? Also habe ich meinen Laptop rausgekramt, habe da die CD gerippt, musste dann natürlich erstmal ein Programm finden, mit dem ich das auch ordentlich in einer guten Qualität in FLAC gut rippen kann, damit ich dann nicht irgendwie ein 128 Kilobyte MP3-Ding habe. Ja. Jetzt musste das dann auf einen Stick ziehen, musste das mit dem Stick auf meinen PC ziehen und dann auf mein Handy. Hat einen Aufwand. Gut, jetzt ist die große Frage, warum ist man noch nicht so weit, wie zum Beispiel bei einer Vinyl, dass du einen Download-Code zum Beispiel mitgeliefert bekommst? Wobei es gibt, wenn du CDs kaufst oder irgendwann mal gekauft hast tatsächlich, ja, das rückwirkend haben die, das gibt es ja bei Amazon so ein, also ich habe die bei Amazon bestellt, weil sie im Angebot war, ja, haben die so ein Audio-Rip-Ding, da kriegst du quasi das Audio-Rip dazu. Wie musst du denn? Aber die CD war nicht in dieser Fuck, ja. Ja, aber wie, jetzt würde mich da weiß wundern, ich aber auch zum Beispiel nicht, weil ich nutze das nicht, weil die CDs, die ich da krieg, die habe ich entweder eh als CD hier stehen oder eben bei Spotify genauso drin. Ja, nee, aber wie lizenzierst du das? Also wie sagst du Amazon, guck mal, ich habe die CD? Oder scannst du die irgendwie ein? Oder? Nee, du musst die bei Amazon gekauft haben. Ah, okay. Aber da also ich ja bestimmte Alben im Laufe der letzten 10, 15 Jahre bei Amazon gekauft habe, gerade früher war das ein sehr, sehr guter Weg, günstig Metal-CDs zu bestellen. Ja, und die, ich habe nämlich danach geguckt, ist die CD auch mit drin. Aber ich muss sagen, da hätte ich ja tatsächlich eher noch nur den digitalen Download gekauft, weil ich finde CD ist einfach mega das Scheißmedium. Ja, der Vorteil ist halt, ich kann es auch im Auto hören, weil ich habe im Auto keinen Anschluss für Digitales. Okay. Und die DVD war halt auch dabei noch. Ja. Das hat auch dazu geführt, dass ich gesagt habe, ja gut, dann sind es halt mal 11 Euro und du kannst das Film schon auch in der Audioqualität gucken. Ja, 11 Euro ist jetzt nicht so. Stimmt, aber den kriegst du ja auch nur bei iTunes als Download. Ich glaube, den kriegst du nur bei iTunes und bei Tidal als Stream. Ja, so. Gut, Tidal, also da sind halt die Optionen auch schon wieder eingegrenzt. So, das ist ja das Problem damit. Warum? Naja. Ja, nee, ich meine nur, weil also ich mochte CD als Format noch nie. Okay. So. Aber Vinyl ist halt, also Vinyl ist ja mittlerweile wirklich so geil. Du hast kaufst einfach die Vinyl und kriegst dabei bei Amazon sowieso, aber auch meistens bei allen anderen Vinyl-Releases ist in der Vinyl ein Download-Code dabei. Ja. Gut, meistens sind die da eh auf Spotify, dann höre ich die auf Spotify vor und kaufe dann die Vinyl. Ja, klar. Aber, also, das ist auch so der Weg. Auch habe ich gelesen, letzten Monat wurden in UK mehr Vinyls als Download verkauft. Was aber auch blödsinnig ist, weil die Leute kaufen keine Downloads, weil sie Spotify haben. Ja. Das heißt ja noch nicht, dass, also ne, es wird trotzdem noch viel mehr Musik online gehört. Ist ja klar. Das aber war so ein bisschen so eine Trotzdem habe ich auch letztens irgendwann, also was heißt letztens, vor 3-4 Monaten, ein Feature im Deutschlandfunk gehört, dass auf jeden Fall, Platten sind super krass am Kommen. Also die sind schon wieder mega in. So, also auch ne, da gehen halt auch so ein Plattenfirmen und also die Presswerke, die sind sehr ausgelastet. Die machen sehr viele Produktionen, was ich super geil finde, weil ich stehe ja auch total auf Vinyl. Mhm. Ist einfach ein schönes Medium so. Ja. Ich habe auch einen Kumpel, der hat sich jetzt nochmal ein Kassettendeck gekauft. Das ist auch krass, oder? Ich guck mal, hab bestimmt irgendwo noch im Speicher bei meinen Eltern 3 Fragezeichen-Kassetten. Also ich dachte, wir haben ein Blümchen. Nee, hab ich nie gehabt. Ne? Ja, mal 3 Fragezeichen. Das erklärt einiges. Ja, aber Ja, nee, so aber so kam ich zu einer CD, gut, ich die auch sehr gut ist. Ja, also das Album kenne ich ja tatsächlich auch, das ist wirklich sehr gut. Aber gut, ist halt Beyoncé, gell? Ist Beyoncé. Schon, ist schon einfach gut gemacht, ne? Ist ja irgendwie relativ frei, ist ja sehr, also sie hat ja im Prinzip die 2 Alben davor sehr krass ihre Ehe abgefeiert, wie geil alles ist, und hat das auf dem Album jetzt mal ein bisschen andersrum gemacht und hat, aber hat alles so perfekt inszeniert, also da ist noch der von den Tränen verwischte Mascara, aber genau akkurat so verwischt, wie er sein sollte. Naja. Es hat, muss auch alles gut inszeniert sein, ne? Und es hat ja ein Happy End auf der CD, ist ja alles gut. Deswegen positiv. Positiv. Positiv. Manchmal kann so ein bisschen Ehekrise auch nochmal neuen Schwung bringen. Tatsächlich sind aber gerade die Songs auf der Platte auch am geilsten, wo sie mal ihre Vorwürfe so ein bisschen in die Welt hinaus wirft. Ja, also wer Bock hat, kann entweder darauf warten, dass sie irgendwann mal bei Spotify erscheint oder die auch kaufen. Oder es gibt zumindest zum Teil, mittlerweile sind es glaube ich 3 oder 4 der Videos, also quasi Abschnitte aus diesem längeren Film, auch auf YouTube, auf dem offiziellen Beyoncé-Vevo-Kanal. Oha. Boah, jetzt wird's aber krass. Vevo. Ja. Ja, sehr schön. Musik. Musik. Schöne Musik. Gute Musik. Ich habe tatsächlich keine neue Musikempfehlung momentan. Ich höre nur die alten Kamellen. Die alten Kamellen. Aber man kennt auch irgendwann so viel, ne? Ja, und es kommt auch wenig Gutes Neues. Oft. Gell? Ja, denke ich auch oft. Ja, so, also so nochmal so ein richtig krasser Durchbruch. Sachen, die mich so interessieren, so. Also, ja. So ein richtiger Durchbruch war jetzt so nicht dabei. Nee, und dann tatsächlich, also zumindest für mich so in den letzten Jahren war es halt dann immer eher irgendwie so im Rap- und Hip-Hop-Bereich. Ja, du bist ja eh völlig amerikanisiert. Komplett. Aber ich höre auch noch relativ viel Metal, aber da ist wirklich so ein bisschen. Ja gut, Metal. Ich glaube, das letzte bahnbrechende Album, was da in der Richtung kam, war tatsächlich die Yellow and Queen von Baroness. Also der Nachfolger, die Purple, war auch noch sehr, sehr, sehr gut, aber ja, Queen and Yellow, richtig geil. Und ist auch schon jetzt 5, 6 Jahre alt. Und die höre ich auch immer noch rauf und runter. Das ist wirklich so ein Album für die Ewigkeit. Ein Album für die Ewigkeit. Ja, nee, genau wie diese Podcast-Folge. Genau. Eine Podcast-Folge für die Ewigkeit ist. Ich würde sagen, wir schließen jetzt auch mal ein. Ja. Versiegeln die atomdicht ja. In so einer Blackbox. Und schicken die ins All. Und schicken die ins Internet, weil das Internet und vergisst so. Nichts. Ah! Was ist denn jetzt? Ich habe mal einen guten Film gesehen. Aber machen wir nächste Woche. Alles klar. Ha, Teaser. Gut, ja, dann tatsächlich bis nächste Woche. Und tschüss. Ciao.